Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, 21. Juli 1797. Das nadovesische Lied hat viel Charakteristisches und etwas Rührendes in einzelnen Stellen. Findest du Geschmack am Stoffe, so ist nichts da wieder zu sagen, wenn du noch mehrere in dieser Art liefern willst. Aber eigentlich kannst du doch deine Zeit besser brauchen. Der Rhythmus ist mir noch zu europäisch, und dies schwächt bei mir die Wirkung. Nur etwas Fremdes würd ich statt der gewöhnlichen trochäischen Strophe im Versbau wünschen. Was du von deiner Reise schreibst, ist nicht sehr tröstlich. Ich hatte gehofft, ein paar Monate mit dir zu leben, sorge indessen nur, dass ich wenigstens nicht die Wochen einbüße. Die Schwierigkeiten beim Wallenstein begreife ich recht wohl, aber ich hoffe, dass du sie überwinden wirst. Es ist schon viel gewonnen, wenn man den Punkt recht ins Auge gefasst hat, auf den man die meiste Sorgfalt zu verwenden hat. Burgsdorf ist fort, er hat mir in der letzten Zeit weniger gefallen. Es ist etwas Weichliches in seiner Natur, das ich nicht liebe. An eigene Tätigkeit ist bei ihm gar nicht zu denken, und selbst in seinem Genosse ist zu wenig Energie. Er verhält sich bloß leidend, ist in eine gewisse Andacht bei Kunstwerken verloren, ohne sich nur einigermaßen von dem Eindrucke Rechenschaft geben zu wollen. Ein gewisser Instinkt leitet ihn zwar, das Bessere zu unterscheiden, und dies nimmt für ihn ein, aber man erwartet doch auch, dass seine eigene Kraft sich am Anschauen der Fremden entzünde. Alexander Humboldt ist mir ehrwürdig durch den Eifer und Geist, mit dem er sein Fach betreibt. Für den Umgang ist Wilhelm genießbarer, weil er mehr Ruhe und Gutmütigkeit hat. Alexander hat etwas Hastiges und Bitteres, das man bei Männern von großer Tätigkeit häufig findet. Wilhelm ist mir sehr lieb geworden, und ich habe mit ihm viele Berührungspunkte. Warum kann ich mit dir und ihm nicht einmal etliche Monate wenigstens zusammenleben? K.